Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. So, ihr Lieben, willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Abend wieder live. Mich hat ein böser Virus dahin gehabt, ein Magen- und Darmvirus. Es geht heute einigermaßen gut, noch nicht so ganz richtig, aber ich glaube, wir schaukeln das Kind hier schon. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute Nacht heißt unser Thema Sorgenkinder. Ich möchte mit Eltern reden, die Sorgenkinder haben. Und damit meine ich jetzt nicht in erster Linie behinderte Kinder, sondern ich meine Kinder, die euch richtig Sorgen machen, die vielleicht kriminell sind, die schwer erziehbar sind, die gewalttätig sind, was auch immer. Dass ihr sagt, ich habe mit diesem Kind richtige Sorgen, das ist ein Sorgenkind. Und ich möchte auch gerne sprechen mit diesen Sorgenkindern, die von sich aus sagen, ich war mal so ein Kind oder ich bin es sogar noch. Oder die sagen, alle auf der Welt sagen, ich bin so einer und alle machen sich um mich Sorgen, aber ich finde mich ganz okay, so wie ich bin. Also wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt zu diesem Thema Sorgenkinder, ruft mich an, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sigi, das ist eine Frau, glaube ich, und sie ist 40 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hi, das bin ich. Ja, das ich habe aber ein Kind, das eigentlich ein behindertes Kind ist. Ja. Sorgenkind, ja. Das gehört natürlich auch zu dem Thema, ja. Erzähl mal von deinem Kind. Ja, das Kind ist vor 10 Jahren als ein Frühchen auf die Welt gekommen. Mhm. Mit 900 Gramm. Und hat sich dann so schlecht weiterentwickelt, also dass es die ersten 2,5 Jahre vollkommen im Krankenhaus verbleiben musste, auf einer Intensivstation. 2,5 Jahre im Krankenhaus? 2,5 Jahre, also die erste Zeit, die du hättest mit deinem Kind verbringen können, war es im Krankenhaus? War im Krankenhaus, ja. Die er auch beatmet werden musste, weil er mit der Atmung, also hauptsächlich war die Lunge sein Problem. Mhm. Er musste operiert werden recht früh und am Duktus, das ist die Klappe, die für den eigenen Blutkreislauf da ist, mhm, die hat sich bei ihm nicht selbstständig geschlossen und da musste er operiert werden, womit man einen Zwerchfell, wobei man einen Zwerchfellnerv verletzt hat, mhm, und was dann halt diese Langzeitbeatmung zur Folge hatte mit ihren ganzen Komplikationen und mhm, das zog sich dann 2,5 Jahre hin. Und wir kriegten ihn dann nach 2,5 Jahren beatmet und sauerstoffmäßig nach Hause. Mhm. Und dann ging es eigentlich nur noch bergauf mit dem Kind. Mhm. Lass mich nochmal fragen, diese 2,5 Jahre, stelle ich mir sehr dramatisch vor, wenn man ein Kind gerade bekommen hat und das Kind nicht eben mit nach Hause nehmen kann, wie das normal ist. Wie konntest du denn überhaupt eine Beziehung zu dem Kind aufbauen, wenn es immer im Krankenhaus lag? Ja, ich habe die Zeit auch im Krankenhaus verbracht, von morgens bis abends. Und ich hatte wirklich Glück, unheimlich tolle Krankenschwestern, mhm, und Ärzte zu haben, die von vornherein bemüht waren, mich vollkommen in die Pflege mit einzubeziehen. Mhm. Also du hast dann quasi auch 2,5 Jahre im Krankenhaus gewohnt, gelebt. Ganz genau. Und ich war auch nachher sehr schnell mit Medikamenten, mit allem sehr vertraut, mhm, und habe eigentlich da schon mein Kind vollkommen selbstständig, mhm, versorgen können und war dann auch gar kein Problem, das mit nach Hause zu nehmen. Mhm. In wievielten Schwangerschaftsmonat ist es eigentlich geboren? Du sagst gerade, es war ein Frühchen. Ende sechsten Monats. Mhm. Nach den 2,5 Jahren ist er nach Hause gekommen. Es ist ein Er, ne? Habe ich gerade gehört. Ja. Ja, wie heißt er? Chris heißt er. Chris, ja. Und dann sagst du, dann ist es immer weiter bergauf mit Chris gegangen. Ja, wir hatten ihn nach 3 Monaten tagsüber vom Sauerstoff ganz weg, weil das eine Entwöhnungssache war, mhm, die wir einfach zu Hause mit ihm machen konnten, die im Krankenhaus schwierig war, durch den Schichtwechsel auch. Mhm. Und nachts dann halt noch beatmet und das hat sich dann auch alles mit der Zeit stabilisiert. Ich denke einfach, weil die Ruhe, die er zu Hause hatte und das, mhm, das Leben, das hat ihm dann nachher einfach geholfen, da gut gesund zu werden. Hatte er denn noch andere körperliche Probleme? Ja, das hat sich dann im Nachhinein halt einfach alles so entwickelt, also mit dem Laufen, er spricht heute noch nicht. Er hatte ja auch durch die Langzeitbeatmung ein offenes Tracheostoma bekommen mit einer Kanüle durch den Hals. Was ist ein offenes, wie heißt das? Tracheostoma. Was ist das? Das ist ein Röhrchen, was dann in der Luftröhre, mhm, reingetan wird, um halt besser beatmen zu können, mhm, und für ihn auch die Atmung. Und das Loch ist noch offen, aber er hat keine Kanüle mehr drin. Also wir leben eigentlich Das Loch ist jetzt, nach 10 Jahren, ist das noch offen? Ja, es ist noch nicht verschließbar, weil zu wenig Schleimhaut da ist. Mhm. Aber entzündet sich das denn nicht? Dieses? Nein, überhaupt nicht. Ich sage immer, also es kommt natürlich auch Schleim da raus. Ich putze das, wie ich das Näschen putze. Mhm. Also es ist am Hals, diese Ja, mhm. Da leben wir wunderbar mit. Jetzt ist er 10 Jahre alt. Ja. Wie ist er denn geistig? Wie fit ist er denn? Er hatte natürlich viel Sauerstoffmangel gehabt. Aufgrund seiner schlechten Verfassung der Lunge her, konnte er manchmal nicht so versorgt werden, wie es hätte sein müssen. Mhm. Er ist retardiert, er ist entwicklungsmäßig sehr zurückgeblieben. Mhm. Also das ist gar keine Frage. Er kann auch nicht oder noch nicht sprechen, sagst du? Er kann noch nicht sprechen. Das ist halt meine Sorge, ist eigentlich bei diesem Kind die Psyche, die bei mir ganz, also ich sehe das ganz eindeutig, wir tun ihn sehr intensiv therapieren, weil er isst auch nicht, was auch eine Folge ist, dieser er isst nicht? Nein, er verweigert das Essen. Er könnte essen, er schluckt, er kaut, aber er kann mit dem Essen, er kriegt ein Ekelgefühl beim Essen, er kann damit, er wirkt so früh. Ja, wie ernährt ihr ihn? Er hat im Bauch einen Schlauch. Wo er künstlich mit ernährt wird. Und da machen wir einmal wöchentlich auch Therapie, orofaziale Therapie. Also da ist ja eine ganze Menge. Da ist aber noch dieses offene Löchlein am Hals, von dem du erzählt hast. Dann hat er auch noch einen Schlauch im Bauch, über den er ernährt wird. Ja. Kann er sich dann so im normalen Leben überhaupt bewegen? Kann er draußen rumtoben? Er sitzt im Rollstuhl, weil er auch noch nicht läuft. Ach so. Das ist momentan unsere Sorge, weil wir da jetzt auch Anfang des Jahres, wir haben seit einem Jahr ganz intensiv therapiert, weil wir ihn ans Laufen kriegen wollten. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum er nicht läuft. Und dann haben wir täglich therapiert und haben festgestellt, dass er da irgendwie Probleme haben muss und haben ihn röntgen lassen und gesehen, dass jetzt seine beide Hüftgelenke nicht mehr in der Schale liegen. Und wo jetzt eigentlich normal operiert werden müsste, aber was so massiv ist, wo wir denken, kann dieses Kind das noch, psychisch können wir ihm das noch zumuten. Aber das ist ein gutes Stichwort, Sigi. Ja. Du betreust den Kleinen mit deinem Mann, mit deinem Ehemann zusammen? Mit meinem Mann, ja. Dein Mann. Ist das das einzige Kind? Nein, es ist das zweite Kind. Wir haben noch einen Sohn von 22 Jahren. Mhm. Also das war so ein, 12 Jahren. Also eher so ein bisschen, eher Nachzügler, fast, ja, nicht so ganz. Ja. Apropos psychische Stabilität, das ist doch eine ungeheure Belastung für euch, für dich als Mutter und auch für die Familie und auch den Vater. Ja. Wie verkraftet ihr das denn, wenn du 10 Jahre einen doch sehr schwer, naja, ich will nicht sagen schwer behindert, aber doch einen sehr schweren Fall zu betreuen hast? Und es ist eine enorme Belastung. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie wir das schaffen. Wir reden ständig täglich über dieses Kind, über Probleme, über Sorgen, die allein schon durch die tägliche Therapie immer Gespräche sind. Mhm. Natürlich auch haben wir Probleme gehabt, die wir, glaube ich, ganz toll gemeistert haben oder noch meistern. Hat das euch, dich und deinen Mann oder die Familie überhaupt noch mehr zusammengeschweißt? Absolut, ja, absolut. Mhm. Also die anderen Problemchen, die könnten da überhaupt nicht zu einer Trennung führen, absolut nicht. Gibt es da Momente, wenn man ein, ich sag doch mal, schwer behindertes Kind, das ist ja auch nicht behindert, ne? Kann man ja, das ist ja nicht böse gemeint. Nein. Wenn man ein so schwer behindertes Kind hat, dass man zwischendurch, obwohl man diesen Gedanken gar nicht denken darf, aber doch manchmal denkt, ach, vielleicht wäre es doch besser für alle, wenn er sterben würde, wenn es eine Erleichterung für ihn wäre und für uns dann auch? Nein, den Gedanken hatten wir noch nie. Ich hatte die Zeit im Krankenhaus. Die hatte ich schon, weil man mir da ganz offen gesagt hat, also wenn wir uns nicht so kümmern würden, wäre dieses Kind gar nicht mehr am Leben. Und da habe ich abends gedacht, du fährst nicht mehr hin und du kümmerst dich nicht mehr. Dann kann das Kind gehen. Am Morgen war das wieder vergessen. Ne? Aber diese Gedanken waren dann schon da. Und ich habe auch, er lag viermal, lag er so schlimm, dass die Ärzte gesagt haben, man sollte sich verabschieden. Und ich habe mich verabschiedet. Und habe mich jedes Mal geschämt, weil dieses Kind so viel Kraft aufgebracht hat und es immer wieder geschafft hat. Ne? Und das merkt man heute ja noch, die Kraft, die er hat. Kommt man da als Elternteil oder als Eltern auch schon mal so ins Grübeln, dass man darüber, also dass man so schicksalshafte Gedanken bekommt, dass man sich vielleicht fragt, warum begegnet in meinem Leben mir so eine Aufgabe? Ja, klar, sicher, aber ich habe die Einstellung, ich bin sowieso ein positiv denkender Mensch und ich habe die Einstellung, dass alles irgendwie seinen Sinn hat im Leben und ich denke auch, dieser Junge hat seinen Sinn im Leben und wir sehen unheimlich viele Stärken in ihm. Und er hat auch mit Sicherheit bestimmt auch Lebensfreude, ne? Und empfindet auch Glück, was immer ihr mit ihm auch anstellt oder dass er auch schöne Stunden erleben kann. Ja, und er hat ein Talent, jeden, dem er begegnet, die ihn sofort lieben, weil er hat sowas Liebenswürdiges an sich, sowas Charmeurhaftes an sich. Das ist schon, und ich denke einfach, da wird, ich weiß noch nicht wo, aber ich denke, wir werden irgendwo sehen, wo es den Sinn haben wird. 10 Jahre ist er alt, er ist immer noch sehr schwer behindert. Welche Hoffnung habt ihr, welche Perspektive? Ja, ich denke, das ist das Problem, da realistisch zu bleiben, immer wieder, weil man ja immer wieder, also wir arbeiten wirklich sehr hart mit ihm und ich muss mich manchmal fragen, ob es für ihn nicht zu hart ist, weil in mir so viel Motivation ist und dieses Kind weiter zu motivieren, weiterzumachen. Meine Hoffnung ist, ihn ans Laufen zu kriegen, auch dass der Therapeuten, meine Hoffnung ist, dass dieses Kind mal essen wird, mal ein Butterbrot oder mal nach dem Eis rufen wird und solche Geschichten. Gibt es denn die Hoffnung, dass er vielleicht auch irgendwann sprechen lernt? Ja, das ist eigentlich meine Sorge, ist eigentlich dem Kind seine Psyche, weil ich denke, das sind alles psychische Ursachen. Dass er versteht uns total, er sagt, er hat Wörter, die er braucht, nötig, die sagt er auch. Sein Lieblingswort ist Papa, der Papa ist sein Ein und Alles. Und aber wenn man ihn auffordert zu sprechen, lacht er einen nur an und sagt, ihr könnt mich ja mal. Und ich denke, wir müssen bei diesem Kind unheimlich psychisch arbeiten und finde eigentlich wenig Unterstützung draußen. Was das Körperliche anbelangt, kann er ein ganz normales Lebensalter erreichen? Oder gibt es doch auch Bedenken, dass aufgrund der organischen Zustände er vielleicht nicht sehr alt werden kann? Da hat man mit mir nicht mehr drüber geredet. Ich denke, man hat uns so oft gesagt, dieses Kind ist am Ende. Und ich denke, dass man da ganz bewusst nicht mehr Prognosen stellt. Und eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, ja, ich weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Sigi, du hast ein Sorgenkind, deshalb hast du dich auch gemeldet hier bei uns in der Sendung. Kannst du mir noch sagen, so nur auf dein persönliches Leben reduziert, was dieses Kind in dir und mit dir verändert hat? Tja, das weiß ich selber noch nicht. Es hat mich sehr verändert. Es hat mir zunächst einmal sehr viel Selbstbewusstsein gegeben. Ich bin sehr empfindlich geworden, sehr sensibel geworden auf all das Leid auf dieser Welt, was nicht immer positiv für mich ist, weil ich da zu viel Ablenkung durch habe. Ansonsten bin ich mir noch nicht sicher, ob es mich positiv oder wie negativ, ob ich fange jetzt nach 10 Jahren erst an, zu mir selber wiederzufinden und überlege auch vielleicht an mir ein bisschen zu arbeiten, weil ich mich sehr vernachlässigt habe in der ganzen Zeit. Und, also ich finde das erstaunlich, was ihr da gemacht habt. Es gibt ja auch viele Familien, die behinderte Kinder haben und sich so sehr einsetzen und aufopfern, dass das ganze Leben radikal sich verändert, nachdem dann ein behindertes Kind da ist, auf der Welt ist. Ich wünsche dir, deiner Familie und dem kleinen Chris alles Gute von Herzen. Ja. Dass all das in Erfüllung geht, was ihr euch alle wünscht, alle zusammen. Ja. Alles Gute, Chris. Danke. Nicht Chris, Sigi. Alles Gute an Chris. Ja. Tschüss, Sigi. Tschüss. Unser Thema heute Nacht heißt Sorgenkinder. Wenn ihr ein Sorgenkind zu Hause habt, das kann ein behindertes Kind sein, wie wir es gerade gehört haben, es kann aber auch ein Kind sein, über das ihr euch sehr viele Sorgen macht, weil es nicht so ist, wie ihr es gerne haben möchtet, oder weil es kriminell wird, weil es einfach aus der Spur läuft, weil ihr es nicht mehr handhaben könnt, dann könnt ihr mich anrufen und wir können uns vielleicht darüber unterhalten. Ich würde mich auch gerne unterhalten mit Kindern, die man Sorgenkinder nennt, oder mit Jugendlichen, die man Sorgenkinder nennt, oder die es früher mal waren, die jetzt erwachsen sind. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer lautet 0800 5678 110. Sandra ist jetzt dran und Sandra ist 21 Jahre. Ja, hallo Jürgen. Guten Morgen Sandra. Bist du ein Sorgenkind oder hast du eins? Nein, wir haben gleich 2 von der Sorte. 2 habt ihr gleich? Ja, mein Mann und ich. Also wir haben ja Zwillinge hier. Und das sind nicht meine eigenen Kinder, das sind halt Kinder von einer anderen Frau, von einer psychisch kranken Frau, die wir in Obhutnahme haben. Und wir wollten auch gerne, dass wir die Kinder halt ganz bekommen zu uns. Ja, wie alt sind die Kinder? Die sind jetzt 3 Jahre alt. Und seit wann sind die jetzt bei euch schon? Ja, Die waren zunächst für 3 Tage und 3 Nächte seit Anfang 98 bei uns. Mhm. Und sind dann am 16. März 99 war die in Obhutnahme. Mhm. Und da sind die halt ganz zu uns gekommen. Heißt in Obhutnahme, dass sie dann ganz in eine andere Familie kommen, die Kinder? Die dürfen, ja, in Obhutnahme heißt, ja, die kommen halt komplett zu uns, dass sie nicht mehr bei den Eltern geschlafen haben, sondern nur noch zu Besuchen waren. Aber die waren ja dann auch schon dann noch ganz klein, als die mit euch schon in Kontakt kamen. Ja, ich habe da damals als Babysitter habe ich da angefangen. So durch halt eine Annonce habe ich als Babysitter da angefangen, habe halt erst am Wochenende da mal geschlafen gehabt und habe die Kinder halt versorgt. Und das wurde der Mutter, die sagte halt, das reicht ihr nicht, sie bräuchte mehr Zeit. Und das hatte sich dann ausgedehnt auf 2 oder 3 Tage. Mhm. Ja, und das reichte ihr dann auch nicht. Und die Zeiten dehnten sich dann halt immer mehr aus. Mhm. Und so verging dann eigentlich ein Jahr. Mhm. Ja, und dann sind die Kinder zu mir gekommen. Mhm. Jetzt hast du sie aber gerade auch als Sorgenkinder bezeichnet. Warum machen sie dir so Sorgen? Ja, weil die Kinder jetzt bei uns aus der Familie rausholen wollen. Achso, die Kinder an sich sind in Ordnung? Mit denen kommt ihr gut klar? Wir kommen mit den Kindern gut klar. Das sind auch Furchens gewesen und einer von beiden hat auf jeden Fall auch einen Schaden. Mhm. Also der Aber lass mich noch mal gefordert grad werden. Bitte? Der kriegt halt auch Frühförderung. Mhm. Lass mich trotzdem, bevor wir das noch weiter jetzt besprechen, fragen, du bist eine sehr junge Frau noch. Wie lange bist du verheiratet? Seit dem 9.9.99. Seit 9.99. Ja, mein Mann ist allerdings 15 Jahre älter als ich. Ja, das, warum habt ihr euch dann auf diese Sache eingelassen? Das ist doch eine große Belastung, das sind nicht die eigenen Kinder. Wie kam die Entscheidung? Weil ich da reingewachsen bin. Weil ich halt als Babysitter da angefangen habe, später für 3 Tage und 3 Nächte die Kinder bekommen habe. Dann mussten die Kinder in Vollzeitpflege, dafür habe ich mich eingesetzt, dass sie bei uns sind. Also war da schon eine Verantwortung ist da entstanden und auch eine Beziehung? Ja, natürlich. Dass du nicht einfach sagen konntest, ich kümmere mich da nicht drum und dann Kinder, sollen... Die Kinder, die sagen zu mir und meinem Mann, Mama und Papa. Mhm. So, jetzt aber die Hauptfrage, warum will man sie euch wieder wegnehmen? Ja, weil mit der Frau halt keiner klarkommt. Die Frau, die ist psychisch krank, sie selber sieht es aber nicht. Also die steht bei uns stundenlang vor der Haustür, guckt, wer bei uns rein und raus geht und ob das eventuell der Kindesvater ist. Ist es denn so gewesen, dass das Jugendamt da auch die Organisation übernommen hat? Sicher. Ich bin zum Jugendamt gegangen, nachdem die Frau halt nicht wiederkam. Halt, wo sie wollte mit ihrem Mann angeblich auf Geschäftsreise und dann kam sie nicht wieder und gab eine Telefonnummer, aber ohne Vorwahl. Und sie kam und kam nicht wieder und dann hatte ich mich mit der Oma, mit der wir uns damals auch gut verstanden haben, also mit der Mutter von ihr in Kontakt gesetzt. Wo fing das denn an? Du sagst du, es gibt so Komplikationen im Moment, weil mit der Frau keiner klarkommt. Genau. Aber ist denn dein Ansprechpartner nicht jetzt das Jugendamt? Was hat die Frau damit das noch zu Jugendamt, tun? Das Jugendamt, das wäre ja normalerweise der Ansprechpartner, aber wie das halt so manchmal ist, kommt man mit denen auch nicht klar. Und wer hat denn das Sorgerecht im Moment? Das Sorgerecht hat noch die Mutter, aber das wird ihr entzogen. Es ist ein Gutachten erstellt worden und in dem Gutachten steht ganz klar drin, dass sie das Sorgerecht entzogen kriegt. Und in dem Gutachten steht auch drin, dass die Kinder nicht bei uns in der Familie weiterleben sollen. Und mit welcher Begründung? In dem Gutachten steht das sogar drin. In dem Gutachten steht das drin. Damit hat die Frau dann ja nichts zu tun. Warum schreibt man das in das Gutachten rein, dass die Kinder nicht bei euch bleiben können? Das Gutachten ist ja über uns, über die Kinder und halt sollte über die Kindesmutter erstellt werden. Mhm. Wir haben aber nur das Teil, wo das halt von uns und von den Kindern drin steht. Mehr haben wir nicht bekommen. Also ein komplizierter Fall. Ich mag schon. Ja. Das sehr, sehr kompliziert. Mhm. Besteht denn die Möglichkeit, dass ihr die Kinder adoptiert? Nein. Warum nicht? Weil es noch einen Kindesvater gibt und der Kindesvater, der ist halt, ja, normal. Mhm. Aber der hat halt arbeitsmäßig, kommt am Wochenende die Kinder besuchen, versteht sich auch so gut mit den Kindern, aber das war es dann auch. Will denn der Vater die Kinder haben? Soweit ich weiß nicht, weil es halt arbeitsmäßig nicht klappt. Und wo sollen die Kinder, wenn man sie euch wegnehmen will, wo sollen sie hin? Die Kinder sollen dann in eine andere Pflegefamilie, wo man halt eventuell mit der Mutter zurechtkommt, die sich halt, ja, die dafür ausgebildet sind. Das liegt daran, dass ihr mit der leiblichen Mutter nicht richtig zurechtkommt. Genau. Das ist der Grund. Deswegen das Jugendamt, das auch, das Grund. Deswegen das Jugendamt auch sagt, ihr seid nicht die Richtigen. Genau. Ach so. Das ist natürlich jetzt gar nicht zu beurteilen von mir von außen. Das kannst du einfach nur so erzählen, wie du es erlebst. Dir sind die Kinder, euch sind die Kinder vermutlich sehr ans Herz gewachsen schon. Ja, selbstverständlich. Mhm. Ist es schon fast so wie eure eigenen Kinder? Ja. Mhm. Was würde geschehen, wenn man sie euch jetzt nun wirklich wegnimmt? Wie würdest du das empfinden? So, als wenn man die eigenen Kinder wegnimmt. Mhm. Das ist auch ein eigenes Unterwegs. Das führt dann wohl auch noch dazu. Das wird jetzt die nächsten paar Wochen irgendwann kommen. Mhm. Und da sagt man dann halt auch, daher ich noch relativ jung bin. Und dann wäre das halt, ja, wäre man damit ausgelassen, obwohl vorher vom Jugendamt gesagt worden ist, das ist kein Problem. Mhm. Gibt es im Moment eine Frist oder schon ein festes Datum, von dem man sagt, bis dahin könnt ihr sie noch behalten? Und dann nein, wir warten ja jetzt noch auf das Gerichtsurteil. Das war ja jetzt nur das Gutachten, was in den Gutachten drin steht. Wir sind da auch mit Anwälten dran, aber da weiß man auch nicht, ob der uns helfen kann oder nicht. Also Sandra, ich weiß nicht, wie es bei euch dazu geht. Ich gehe mal davon aus, dass die Kinder es bei euch gut haben. Das glaube ich jetzt einfach mal so. Und da kannst du von ausgehen. Ja, und demzufolge wäre es eigentlich wahrscheinlich das Klügste, die Kinder bei dir zu lassen. Aber ich maße mir da überhaupt kein Urteil an, weil ich die Hintergründe nicht kenne. Deshalb würde ich vorschlagen, wir lassen mal deine Geschichte einfach so stehen, unkommentiert. Und hoffen, dass für alle die beste Lösung gefunden wird. Ja, vielleicht gibt es ja auch irgendjemanden, der sowas kennt, weil wir haben überhaupt gar keinen Kontakt zu Leuten mit Pflegekinder oder... Mhm. Vielleicht gibt es ja irgendjemanden, der in der gleichen Situation oder ähnlicher Situation gesteckt hat, der uns einfach helfen kann. Der möge sich bei uns melden und wir stellen den Kontakt mit euch dann her. Das wäre super. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss, alles Gute für deine Sendung. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt bin ich verbunden mit Martin. Ja, hallo Domian. Hallo Martin, ich gehe mir das mal aus, dass du kein Sorgenkind hast, sondern eins bist. Ja, ich bin eins. Sagen die Leute das über dich oder deine Eltern oder wer? Nee, ich gehe seit ungefähr 2 Monaten nicht zur Schule. Mhm. Und meine Eltern, die wissen davon nichts. Die wissen davon gar nichts? Nee. Aber du wohnst zu Hause bei den Eltern? Ja. Und wie drehst du das so hin, dass die das nicht mitbekommen? Ja, seit ungefähr 2 Monaten, und meine Lehrerin, die schickt mir auch immer Briefe, dass ich nie zur Schule gehe und sowas. Ja, die Briefe wird sie doch... Die fange ich dann immer ab. Achso, die schickt die Briefe an die Eltern. Ja, ja, und die fange ich dann irgendwie immer ab. Und jetzt traue ich mich auch gar nicht, mich wieder in der Schule anzuschließen. Hm. Was machst du denn jeden Tag dann morgens, wenn man eigentlich zur Schule geht? Ja, dann fahre ich jeden Morgen um 8 Uhr, so halb 8 in den Bus, fahre ich dann zur Stadt. Hm. Ja, und dann gehe ich da ein bisschen rum. Du treibst dich herum, bis die Schule vorbei ist. Und fragen deine Eltern dich denn nicht so, wie ist es in der Schule? Du erzählst gar nichts. Ach nee. Nee. Wie viele Kinder seid ihr? Ich sag den Hausaufgaben, da mache ich irgendwie so Aufgaben aus dem Buch. Mhm. Ja. Hast du Geschwister? Geschwister, ja. Wie viel? 2. 2, mhm. Jetzt, warum gehst du denn nicht in die Schule seit 2 Monaten? Seit 2 Monaten, ja, das war mal so, ich war mal krank, da bin ich zum Arzt gegangen, der hat mich für eine Woche circa krank geschrieben. Ja. Ja, und ich weiß nicht, ich bin ja auch öfters immer krank und lass mir von ihm einen Attest geben, aber... Was hast du denn? Wieso bist du denn immer krank? Bist du wirklich krank oder tust du nur so? Eigentlich nicht, ich gehe dann immer zum Arzt, so damit ich frei kriege. Aber warum willst du denn nicht in die Schule gehen? Ach, ich weiß nicht, manchmal macht das keinen Spaß. Hm. Ja. Aber, es macht manchmal auch ein bisschen Spaß? Hat es manchmal schon ein bisschen Spaß gemacht? Ach ja. Ach. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Welche Noten hast du? Wie ist der Notenstand vor 2 Monaten gewesen? Also die waren auch so mittelmäßig, aber jetzt kommen ja bald wieder die Zeugnisse und die werden schlecht ausfallen. Mhm. Und da ist noch niemand bei deinen Eltern vorbeigekommen, dass du nicht mehr in der Schule bist. Die schicken nur Briefe. Nee, noch nicht. Ja, nur Briefe schicken die und die fange ich dann immer ab. Mhm. Welche Stufe bist du? Welchen Schulabschluss hast du schon? Noch keinen. Noch keinen? Du hast also noch keinen Hauptschulabschluss? Ja, noch keinen. Noch keinen. Mhm. Ja, Martin, wie soll das jetzt weitergehen? Das Spielchen kannst du ja nicht mehr lange spielen, ne? Oder? Ja. Wie soll es weitergehen? Denkst du darüber nach? Ach ja, ich hatte eigentlich vor, so, ich weiß nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel morgen jetzt wieder zur Schule gehe, da mault meine Lehrerin mich aus. Mhm. Weil ich komme ja dann auch ohne Entschuldigung an, zum Beispiel. Ist mir klar, aber trotzdem die Frage, wie denkst du dir, wie es weitergehen soll? Ach, ich weiß auch nicht. Hm. Du kannst jetzt nicht noch ein paar Monate einfach blau machen. Ja. Was waren denn immer so deine Träume? Was wolltest du mal beruflich machen früher? Also beruflich, da wollte ich Kfz-Mechaniker werden. Mhm. Kannst du dir jetzt abschminken, ne, wenn du so weitermachst? Ja. Ist dir klar, ne? Ja. Und vor allen Dingen finde ich, wenn du so Durchschnitt warst, ist das doch schon mal was. Also du warst nicht ein grottenschlechter Schüler, warst du nicht, bis vor zwei Monaten. Ja. Warst du nicht? Nee, war ich nicht. Nee. Aber jetzt kommen die Noten alle raus. Jetzt natürlich, jetzt ist er schon ziemlich, hast du dich reingeritten, ne? Ja. In den Morast. Ja, jetzt hatte ich eigentlich vor, auch von der Schule abzugehen. Und dann? Weil ich schon einmal sitzen geblieben bin. Ja, ich weiß nicht. Habe ich mir schon gedacht, weil du schon 16 Jahre alt bist und noch keinen Hauptschulabschluss hast, dass du immer sitzen geblieben bist. Und aber von der Schule abgehen. Bei mir jetzt weitergehen. Von der Schule abgehen ist ja nun auch nicht. Du möchtest ja wahrscheinlich nicht dein Leben lang irgendwie nur irgendwo rumjobben oder Hilfsarbeiter sein. Ja, genau. Ne? Ja. Wieso hast du eigentlich jetzt hier heute Nacht bei mir angerufen? Ach, ich weiß nicht. Ich wollte einfach mal weiter wieder zur Schule gehen. Mhm. Aber ich weiß nicht wie. Mhm. Also du möchtest eigentlich schon, ne? Ja, ich möchte eigentlich schon, aber wenn ich jetzt in der Schule hingehe, dann baut die Lehrerin mich an. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Ist das so ganz? Na, eigentlich sehr gut. Sehr gut sogar? Ja. Wenn die das jetzt erfahren, was würde... Also, da ist das doch ein bisschen kritisch, schlecht. Was? Da ist das ein bisschen schlecht. Das ist ein bisschen schlecht. Aber spielen wir es trotzdem mal durch. Du sagst es deiner Mutter oder deinem Vater, zu wem hast du den besten Draht? Zu meiner Mutter. So, dann nehmen wir denken uns das nun mal so aus. Du würdest das deiner Mutter erzählen. Wie würde die reagieren? Oh, sehr schlecht. Na, was könnte im schlimmsten Falle passieren? Ah, sie sperrt mich dann im Zimmer ein und sowas. Mhm. Da gibt sie mir Hausverbot. Mhm. Dann habe ich nicht mehr zu meinen Freunden oder so und sowas. Also du hast keine Hoffnung, wenn du ihr sagen würdest, pass auf Mama, ich habe richtig Scheiße gebaut. Ja. Aber ich will jetzt wieder zur Schule, hilf mir dabei. Lass uns zusammen zur Lehrerin gehen und das vielleicht hinbiegen. Würde sie das mitmachen? Ich glaube nicht. Mhm. Der Vater auch nicht? Bitte? Der Vater auch nicht, dein Papa? Ja, der ist richtig eigentlich so. Hast du vor dem auch Angst? Wird er dich auch schlagen? Ja. Auch schlagen? Ja, der ist sehr kräftig. Das heißt, er hat ja schon mal eine gescheuert, oder wie? Ja, einmal. Einmal, naja. Gibt es denn in der Schule einen Lehrer, den du richtig gut findest? Ja. Mit dem man so richtig gut quatschen kann? Ja, da ist mein Techniklehrer und Physiklehrer. Mhm. Weißt du, wo der wohnt? Ja. Das heißt, du könntest den auch anrufen, ne? Ja, aber die Telefonnummer privat habe ich nicht von ihm. Ich weiß bloß, wo der wohnt. Naja, du weißt, wo er wohnt und du weißt, wo er arbeitet. Nämlich, er arbeitet in der Schule. Ja, klar, ist ja klar. Was wäre denn mit folgender Idee, Martin? Wenn du dir mal morgen allen Mut zusammenraufst, du gehst wieder um 8 Uhr weg, so wie immer. Ja. Und versuchst dann nach der Schule, diesen Lehrer abzufangen. Das musst du dann mal ein bisschen geschickt anstellen, dass du ihn alleine abschnappst. Entweder wenn er aus dem Schulgebäude rausgeht oder wenn er bei sich zu Hause in die Wohnung geht. Ja. Und mit ihm ganz offen redest. So wie du mit mir jetzt hier auch offen geredet hast. Ach so, ja. Und du sagst dem, Herr so und so, die Situation, es ist so, ich gehe seit 2 Monaten nicht mehr in die Schule, aber ich möchte was dran ändern. Bitte helfen Sie mir. Ja. Ja, so musst du es machen. Du musst jetzt irgendeinen, weißt du, ich versuche jetzt mir zu überlegen, wie man dir einen Verbündeten an die Seite stellen kann. Du brauchst jetzt jemanden, der dir so ein bisschen hilft. Und so ein bisschen hast du ja schon die Hoffnung gehabt, dass ich das sein könnte, weil du hier angerufen hast, ne? Ja. So, und ich kann dir ja nun morgen nicht, ich kann dich ja nicht beim Händchen halten, im Händchen nehmen und in die Schule gehen. Das kann ich nicht morgen. Ja, das ist richtig. Ne? Also, wenn du diesen Mann gut findest und da vielleicht ein bisschen Vertrauen hast, dann versuch das doch über die Schiene, mit dem zu reden. Ja. Dann kann der mit deiner Lehrerin reden. Dann kann der die Wogen ein bisschen glätten. Vielleicht redet der sogar mit deinen Eltern. Vielleicht. Könnte man ja hoffen. Ja. Aber das Wichtigste ist, finde ich erstmal, dass du eigentlich wieder zur Schule gehen willst, ne? Ja, ich will ja auch eigentlich, aber so, Martin, ich weiß ja nicht, wie meine Klassenlehrerin drauf reagiert. Ja, deswegen musst du jetzt mit diesem Mann reden. Du darfst jetzt keine Zeit mehr verschwenden. Jeder Tag, den du nicht zur Schule gehst, wird das alles viel schwieriger und komplizierter für dich. Ja. So, und du willst Kfz-Mechaniker werden. Du interessierst dich für Autos, für Technik und so, ne? Ja. Da musst du dich jetzt auf deinen Arsch setzen, Martin. Aber hallo, aber richtig gebacken. Und du musst auch Sachen machen demnächst in der Schule, die dir nicht so Spaß machen, weil du dieses Ziel vor Augen hast. Du wirst ja Kfz-Mechaniker werden. Und da muss man halt da um. Ich habe auch tausend Sachen in meinem Leben schon machen müssen. Ich bin auch nicht vom Himmel gefallen hier in diesem Job, den ich hier mache. Ich habe früher auch oft Sachen machen müssen, die mir gar nicht gefallen haben, die ich sehr doof fand. Aber ich wusste, wenn du das machst, hast du was erreicht und dann von da aus kannst du wieder was machen, was du vielleicht noch lieber machst von dir, so für mein Gefühl. Ja. Hm? Ja, dann werde ich das morgen machen. Versprichst du mir das? Versprichst du mir das? Ja, ich verspreche es. Ja, und wenn du ihn morgen nicht abfängst, dann fängst du ihn übermorgen ab. Also du musst das jetzt nur wollen. Wenn du das willst, wirst du diesen Lehrer schnappen. Ja. Und dann klar Tisch machen, ne? Ja, und dann versuche ich das morgen. Und die nächste Woche rufst du mich nochmal an? Ich würde vorschlagen... Wann so etwa? Ich würde vorschlagen, Montag ist Pfingsten, da haben wir keine Sendung. Mittwoch oder nächste Woche Freitag. Mach den 16 Jahre aus der Sendung Sorgenkinder. Und dann will ich von dir ein Zwischenergebnis hören. Okay? Ja, okay. Also viel Glück morgen. Darf ich noch jemanden grüßen? Ja, darfst du auch. Ich grüße QVC in Bochum. Okay, alles klar. Tschüss, Martin. Okay, tschüss, Domian. Ja. 1.32 Uhr und 20 Sekunden und jetzt machen wir unsere kleine Pause. Uhr 33, 20 Sekunden, Radio 1 Live ist hier und das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Sorgenkinder. Wenn ihr ein Sorgenkind habt, könnt ihr mich anrufen und mir darüber erzählen. Ein Sorgenkind, das vielleicht behindert ist oder das euch sehr große Schwierigkeiten macht, weil es vielleicht auf die schiefe Bahn geraten ist oder das gewalttätig ist, mit dem ihr nicht so richtig zurande kommt, oder wenn ihr selbst ein Sorgenkind seid, so wie Martin gerade, und den Eindruck habt, ich mache anderen Leuten schon Sorgen und tue mir vielleicht auch nichts Gutes, oder wenn ihr es vielleicht früher mal wart, ruft mich an. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Die nächste Anruferin, das ist Ute, und die ist 35 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Ute, du hast ein Sorgenkind? Ja. Gehst du ein bisschen näher ans Telefon? Ich bin schon ganz nah. Das baut sich jetzt allmählich auf, ja. Erzähle, was ist da los? Ja, mein Sohn ist 13 und macht im Endeffekt schon seit der Geburt Probleme. Mhm. Und jahrelang habe ich versucht, es alleine zu schaffen. Dann habe ich versucht, Hilfe zu kriegen, wo man keine kriegen kann. Sag mir mal erstmal, warum er schon nach der Geburt Probleme gemacht hat. Nicht direkt nach der Geburt, sondern wie er anfing zu laufen. Mhm. Da ist er dann jedes Mal, wenn er hingefallen ist oder so, sich selbst wehgetan hat, ist er ausgeblieben. Was ist er ausgeblieben? Ja, der hat dann keine Luft mehr geholt und war dann so 5 Minuten bewusstlos. Mhm. Und ist dann so langsam aber sicher dann wieder zu sich gekommen. Also das hat er aber nicht bewusst gemacht, ne? Ja, nur wenn er sich selbst wehgetan hat, ist das passiert. Ja, aber er hat das nicht durch eigenen Willen getan, nein, dass er bewusstlos wurde. Nein. Mhm. Nein. Ja, ist das untersucht worden, das ist mir dann gesagt worden, dass es mit den Jahren weggeht, dass es normal sein, also sowas normal ist. Dann war er immer sehr aktiv, mhm, aber noch nicht hyperaktiv, da war es immer so ein Mittelwert, so wie die Ärzte sagten. Dann ist er in Schule gewesen, 2 Jahre, da wurde mir dann gesagt, er kann gar nichts. Dann bin ich 14 Tage mit in die Schule gegangen, wo er dann mehr geleistet hat wie ein halbes Jahr vorher, mhm, weil die Lehrerin nicht diesen Druck so aussetzen konnte. Wie du ihn ausgesetzt hast. Genau. Mhm. Und das ist natürlich auch mein Fehler gewesen, weil er heute kein Selbstbewusstsein mehr hat. Weil er was? Kein? Kein Selbstbewusstsein. Kein Selbstbewusstsein. Mhm. Und Ja, ziemlich aggressiv. Ist er dann weiter in der Schule gewesen bis heute? Es war damals in der Grundschule, jetzt ist er auf einer weiterführenden Schule. Ach, er ist doch auf einer weiterführenden Schule. Auf was für eine Realschule oder was? Nee, Gesamtschule. Gesamtschule, ja. Da ging es auch ein halbes Jahr erst gut. Dann fingen die ganzen Probleme in der Schule auch an. Keinen Bock, nichts machen, nicht auf den Lehrer hören, brutal. Dann zu Hause kommt es eben nicht ganz so stark raus. Zu Hause ist er sehr verschlossen, man kann kaum mit ihm reden. Aber seine schulischen Leistungen kriegt er einigermaßen gebacken? Nein. Auch nicht? Nein. Also es ist jetzt so weit, dass er dieses Jahr mit in die nächste Klasse gezogen wird. Mhm. Bist du alleinerziehend? Ja. Ja. Und hast auch kein weiteres Kind? Doch. Doch. Mhm. Wie alt ist das Kind, das andere? 15. 15. Mhm. Ja. Und mit dem Kind ist alles in Ordnung? Ja. Also normal läuft es da? Ja, klar. Mhm. Du hast gerade so eine Andeutung gemacht, dass du Hilfe gesucht hast und man keine Hilfe bekommt. So ähnlich hast du dich ausgedrückt. Ja, das Jugendamt. Mhm. Du hast dich an die Leute vom Jugendamt gewandt und hast... Ja. Also ich habe gefragt, wo kriege ich Hilfe, wo könnt ihr mir Adressen geben oder sowas. Mhm. Und mir wurde immer nur gesagt, ja, wenn dann die Erziehungsstelle für schwer Erziehbare, wo man dann anderthalb Jahre Wartezeit hat. Mhm. Was einem in dem Augenblick ja auch nicht hilft. Mhm. Ja, und sonst könnte das Jugendamt mir weiter nicht helfen. Das heißt, du bist von denen alleine gelassen worden? Ja. Hast du denn dann im Laufe der Jahre von irgendjemand anderem psychologische Unterstützung bekommen? Also für den Jungen? Ich bin jetzt so weit, dass ich also in der Uniklinik in Köln war, in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Mhm. Und nur der Weg dahin ist immer sehr weit. Mhm. Und die haben das jetzt so gemacht, dass er Ritalin bekommen soll. Und das machen wir dann hier bei unserem Psychologen. Dann. Was für eine Wirkung hat dieses, das Medikament? Welche Wirkung hat das? Es soll die Konzentration fördern. Wir müssen dann aber erst darauf achten, weil die Kinder verschieden darauf anschlagen. Mhm. Und du hast, da wo du wohnst, habt ihr auch einen Psychologen, der ihn betreut? Ja. Mhm. Und der kombiniert diese medikamentöse Therapie mit einer psychotherapeutischen Anwendung auch? Oder? Ich habe jetzt auch eine Adresse gekriegt, wo ich eine ambulante Therapie dann kriegen kann für ihn. Ist er denn zu Hause auch aggressiv und gewalttätig gegen dich? Gegen mich war es nie. Er ist mal öfters jähzornig gegen seiner Schwester geworden, wo ich mich dann dazwischen geschmissen habe. Mhm. Und bis ich dann an dem Tag angekommen bin, wo ich gesagt habe, weißt du eigentlich, dass du deine Schwester umbringen kannst, wenn du auf den falschen Punkt schlägst. Mhm. Und ab dem Tag war er auf einmal ganz anders. Er ist dann nicht mehr jähzornig ihr gegenüber geworden. Mhm. Ist er denn jähzornig anderen Jugendlichen, Kindern gegenüber? Mhm. Zu Hause kriege ich es nicht mit und wie es in der Schule ist, wenn er dann auf die anderen losgeht oder so, weiß ich nicht. Mhm. Hat er Freunde? Ja. Das funktioniert auch? Ja. Mhm. Also es ist nicht so ein, der sich so ganz abgekapselt hat und ist einsam irgendwie für sich lebt? Nein. Auch so Interessen? Hat er Hobbys? Ja, Inliner, Skateboard und Playstation. Mhm. Das Übliche? Ja. Mhm. Hast du eine These oder eine Hypothese, eine Idee, warum dieser Junge so schwierig sich gestaltet? Ja, hinterher habe ich erst gedacht, es wäre mit der Scheidung gekommen, aber im Endeffekt waren die Probleme ja schon vorher da. Mhm. Ja, er ist irgendwo, ich sage immer, man braucht für ihn ein Fingerspitzengefühl. Wie alt war er denn, als ihr euch geschieden habt? Das war vor 7 Jahren. Mhm. Und also... Ungewöhnlich ist ja, dass es wohl einen Zusammenhang gibt zwischen, es liegt etwas Somatisches vor, etwas Körperliches. Nein. Liegt es nicht? Nein. Aber du hast gerade von dieser Bewusstlosigkeit erzählt. Das ist doch kein, das muss doch eine körperliche Ursache haben. Nein, das haben die Ärzte mir damals so erklärt, dass das Kind in dem Augenblick so jähzornig über sich selber ist. Ach so. Dass es dann so reagiert. Ach. Mhm. Und das ist dann aber auch mit 5, 6 Jahren, sowas hat das dann aufgehört. Mhm. Das heißt, unsere Sendung Sorgenkinder. Und ich könnte mir vorstellen, nachdem, was du jetzt auch 13 Jahre mitgemacht hast, dass du dir große Sorgen auch über die Zukunft deines Sohnes machst. Ja. Wie denkst du seine Zukunft? Wie siehst du sie? Ich sehe sie trotzdem immer noch positiv. Mhm. Also wir reden da auch ganz offen über diese ganzen Sachen. Mhm. Und er hat auch den Wunsch, er möchte Polizist werden. Aha. Und da wird dann auch klar gesagt, gut Freund, dann darfst du dir natürlich auch nichts mehr erlauben. Mhm. Ne? Mhm. Da, gut, bis jetzt waren wir erst einmal bei der Polizei, aber das reicht dann auch. Mhm. Ja? Wirkt das, kapiert er das, dass wenn er das gerne machen möchte, dass er sich sehr jetzt am Riemen reißen muss? Ja. Das kapiert er, oder? Ja. Obwohl manchmal eben dieser Ausbruch dann wieder kommt, ne? Mhm. Aber dafür braucht er natürlich auch erstmal einen ordentlichen Schulabschluss, ne? Ja. Und alles, was dazugehört. Mhm. Aber das klingt schon ein bisschen positiv, was du erzählst, finde ich. Dass du einen Zugang, oder dass man einen Zugang zu ihm findet. Ich denke mal, der Zugang ist aus dem Grund gekommen, wie das mit der Uniklinik war, weil nämlich da eben auch das Gesprächsthema stationäre Einweisung war. Mhm. Und da hat er panische Angst vor. Mhm. Also im Moment gibt es eine ambulante Behandlung, so kann man das sagen. Ja, die fängt jetzt an. Die fängt an und da kann man noch gar nicht sagen, welche Wirkung sie hat. Ich kann nur hoffen sehr für euch, dass es eine gute Wirkung hat. Ich auch. Und dass ihr das in den Griff bekommt. Was ist denn der Psychologe für einen Mann? Hast du da ein gutes Gefühl, dass er ihn so ein bisschen im Griff hat oder gut im Griff hat? Also ich habe wirklich 2 Jahre gesucht, ehe ich jemanden Kompetenten in diesem Beruf gefunden habe. Mhm. Und doch, da haben wir jetzt einen ganz guten Gefühl. Also er ist und ihr seid in guten Händen, ist ja wichtig, ja. Alles Gute von Herzen. Okay. Tschüss. Tschüss. Das war die Ute. Und jetzt bin ich verbunden mit Michaela und Michaela ist 30 Jahre alt. Schönen guten Morgen. Ja, hallo Domian. Bei dir auch um einen Sohn und eine Tochter? Nee, und zwar ich habe Zwillinge und ein kleines Mädchen, also 3 Kinder insgesamt. Aha. Und meine Zwillinge, also eins von meinen Zwillingen ist eigentlich der, wo mir am meisten Probleme macht. Und wie alt ist die? Die sind 11 Jahre alt. 11 Jahre alt? Ja, die werden 12 im Oktober. Jungs? Ja, beide Jungs. Und einer von den Zwillingen macht dir Sorgen? Also ja, ganz schön. Ich habe einfach Angst. Ich will nicht, dass er, erstens, dass aus ihm später nichts wird, weil er ist ja schlauer. Also er hat es im Köpfle. da gibt's nichts. Es ist bloß sein Verhalten und sein Attitude. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt. Ja, seine Verhaltensweise. Ja, so. Genau. Seine Haltung auch. Ne? Ja, und das macht mir halt große Sorgen. Die machen mich manchmal so fertig. Sprecht ihr im Schwabenland Englisch und Schwäbisch? Oder wie kommt das? Mein Stiefvater war Amerikaner. Ach so. Ich war dann mit einem Amerikaner verheiratet und war in Amerika. Hört man gar nicht mehr. Ja. Nein, es klingt aber sehr... Aber das sagen Amerikaner auch über mich. Es klingt sehr nett schwäbisch, wollte ich sagen. Man hört das Amerikanische gar nicht mehr. Ach so, jetzt kann ich. Also, der eine Zwilling, wie heißt er denn? Reden wir mit ihm mit Namen. Andreas. Der Andreas. Ja. Yeah. Andreas. Der Andreas ist ein kluger Kopf, meinst du? Oh ja. Hat aber so Verhaltensweisen an sich, die... die ich nicht verstehe. Und zum ich weiß nicht, wie ich mit ihm... Weil ich habe offenes Verhältnis, ich rede mit ihm auch über alles und so und ich, egal was ich zu ihm sage, es dringt nicht durch, ich weiß nicht. Und wenn ich mit ihm schimpfe, der ist als der mich auslache, der grinst dann und als wäre er eins von seinen Kumpels. Mhm. Wie gibt er sich denn im anderen Leben so, zum Beispiel in der Schule oder bei Freunden? Ist ja, er da will er gern der Große sein. Da will er Große sein. Also ich habe lang mit ihm, okay, das muss ich sagen, habe ich erreicht, er hat immer geschlagen. Jetzt schlägt er nur seinen Bruder, den hat er voll in der Hand. Mhm. Ich muss sagen, den unterdrückt er richtig. Mhm. Der ist auch ganz brav und... Ich kann nicht sagen brav, aber er geht nie solche Sachen sagen wie mein Andreas zu mir. Also er hat auch schon oft zu Andreas gesagt, hey Andreas, bitte sag nicht so Sachen zur Mama und du weißt, sie hat eigentlich schon recht. Also er beschimpft dich richtig mit bösen Worten. Ja, auch. Mit Schimpfworten. Ja. Wird er dann auch handgreiflich gegen dich? Nee, bis jetzt noch nicht. Mhm. Da habe ich Angst, dass mal so kommt. Mhm. Mhm. Aber er liebt mich, ich weiß, er liebt mich. Mhm. Also es ist nicht so, als hätte ich ein Gefühl, mein Kind liebt mich nicht. Mhm. Und er weiß auch, ich liebe ihn über alles. Und ja, manchmal glaube ich, weil er sagt zu mir, wenn ich ihn bestrafe, er soll daheim bleiben oder er darf nicht raus oder irgendwas, dann sagt er zu mir, ich liebe ihn nicht, du schreit mich an, du liebst mich nicht, du hasch mich und ich will mich umbringen. Und in dem Moment, ich krieg sofort ein schlechtes Gewissen. Na, dann musst du sagen, okay, dann bring dich um. Das kann ich nicht. Ja, dann das wirkt dann vielleicht. Oh mein, ich weiß es, weil ich hab halt... Vielleicht bist du zu gutmütig. Ja, das sagt mein Mann. Michaela. Das sagt mein Mann. Mein Mann sagt auch, wenn du sie bestrafst, weil wenn ich meine Kinder bestrafe, es dauert keine 5 Minuten und dann tut es mir an. Dann tut es dir leid, ne? Ja, klar. Ja, ich fühle mich dann, als wäre ich keine gute Mutter. Und ja, aber manchmal gehört zum guten Muttersein auch dazu, dass man auch mal ein bisschen hart ist, ne? Und durchgreift. Lebst du mit deinem Mann zusammen? Ja, mein jetziger Mann. Natürlich. Dein jetziger Mann. Also kommt er denn mit dem klar? Oh ja. Auch. Oh ja. Da hat er, okay, nicht den Respekt, wo er haben soll, aber er weiß, dass es bei ihm nicht so bleiben kann wie mit mir. Ja? Also mit dem macht er nicht solche Mätzchen wie mit dir? Er probiert es, aber er weiß, er kommt damit durch. Ja. Dann könntest du dir doch eigentlich mal vielleicht so ein paar Verhaltensweisen von deinem Partner abgucken. Ja, das hat er auch schon gesagt, aber wie soll ich sagen, ich kann es nicht durchsetzen. Ich habe schon zu meinem Mann gesagt, ich möchte, aber ich kann nicht. Ich liebe meine Kinder und manchmal glaube ich, dass ich einfach sie zu arg lieb. Und aber vielleicht, Michael, ganz im Ernst jetzt mal, vielleicht, wenn du die Kinder wirklich liebst, und da bin ich 100.000%ig überzeugt, nach den paar Minuten des Gesprächs schon, müsstest du eigentlich im Kopf haben, dass du ihnen auch nichts Gutes tust oder gerade diesem Jungen nichts Gutes tust, wenn du zu nachgiebig bist. Ein Zeichen deiner Liebe müsste eigentlich sein, dass du ein bisschen härter bist. Das mache ich auch, weil halt er auch, hat auch Schlimmes schon durchgemacht. Er ist sexuell missbraucht worden, also beide eigentlich. Und von wem? Und zwar, das war ein Bekannter, ein langjähriger Bekannter. Hallo? Ja, jetzt. Entschuldigung, ich bin auf den Knopf gekommen. Ja, ein langjähriger Bekannter, und der hat dann auch bei meiner Oma 2 Jahre lang gewohnt, weil ihm schlecht ging, auch vom Geld her und so. Meine Oma hat ihn dann aufgenommen 2 Jahre lang. Und dann bin ich nach Ulm gezogen und dann ist er gekommen, er möchte Kinder haben, und ich habe ihm vertraut. Also ich gebe meine Kinder nie jemand geben, den ich nicht vertraue. Und ja, dann hat er sie mitgenommen und ich sitze so auf dem Bett am Abend, weil die haben bei ihm übernachtet. Und ich sitze so auf dem Bett und mit meinem Mann gucke ich Fernsehen, und auf einmal kriege ich so ein kehles Gefühl, als täten meine Kinder jetzt in diesem Moment sexuell missbraucht werden. Ach, aber da musst du schon irgendeine leichte Vorahnung gehabt haben. Ja, ich habe das gespürt, als täte sie jetzt gerade, und dann habe ich meinen Mann angerufen und gesagt, Babe, also entweder ich bin verrückt, aber ich habe so ein schlimmes Gefühl, dass Kinder gerade missbraucht werden. Und er sagt, dann habe ich gesagt, von Frank. Und er sagt, nee, jetzt komm, Spinnen, den kennen wir doch schon lang. Also das glaube ich nicht. Nein, ja, komm, du musst auch ein bisschen was in der Birne haben. Und dann war es tatsächlich so? Ja, beim zweiten Mal dann ist er gekommen. Und er sagt, wir hocken zum Wohnzimmer, und ich habe ihn nicht mehr aus den Augen gelassen. Ich habe einfach ihn auch beobachtet, und die Kinder sind dann in mein Schlafzimmer gegangen, Fernsehen gucken. Und sagt er, ja, er geht mit denen auch ins Zimmer. Bei euch, ne? Ja, genau. Will mit denen Fernsehen gucken. In dem Moment schon kommt mein Gefühl, hier stimmt was nicht. Und dann habe ich zu meinem Mann gesagt, du mir eingefallen, und geh dauernd so nein, geh bitte dauernd so nein. Und dann hat er schon wieder zurückgekommen, ne? Ist nix. Und dann bin ich in die Küche, weil ich habe das einfach nicht, mein Gefühl ist nicht weggegangen. Ich bin dann in die Küche und ich dann, ja, Andreas, Maike, wolltest du was zum Essen? Und Andreas dann rauskommt, ja, und ich habe gemerkt, wie mein Sohn an der Tür immer so hin und her, so, er wollte nicht hinlegen aufs Bett oder so, oder sich hinsetzen. Ja, und auf einmal kommt mein Maike in die Küche, guckt mich an und sagt zu mir, Mama, das Frank hat gesagt, das ist so laut, weißt du, in der Küche, könntet mir nicht Tür zumachen, und guckt mich aber mit einem Blick an, so ungefähr, Mama, ohne dass sie was sagt, bitte. Das heißt, er hat es versucht, er wollte es in euren 4 Wänden sogar machen. Genau. Und dann ist es alles rausgekommen, dass erst da an dem Abend, als du ein komisches Gefühl hattest, auch, dass es passiert ist. In dem Moment habe ich es eigentlich gewusst. Und dann habe ich aber gesagt, ich kann noch nichts sagen, dann habe ich Kinder gesagt, auf Amerikanisch hat gesagt, mach sofort beide, dass ihr ins Wohnzimmer kommen, kommt nicht mehr raus. Und er hat mich gehört. Also es ist einmal passiert, es ist einmal vorgefallen. Und dieser der Täter, hat er das zugegeben? Er ist dann sofort abgehauen, er ist aufgestanden, er ohne seine Mütze, ohne nichts, der ist sofort raus. Und ich und mein Mann und mein Bruder und mein Cousin, wir sind halt dorthin, wo er wohnt. Ich meine, jetzt mal zugegeben, habt ihr ihn angezeigt? Ich bin zu ihm erstmal zu ihm hin. Ich habe erst meine Kinder gefragt, ich habe gewusst, es stimmt. Und habe sie gefragt, und dann hat Andreas zu mir schon das Wort. Mama, der wollte immer nur ficken. Und da war der Junge mein Herz. Hat der Typ das zugegeben hinterher? Ja, wir sind dann dorthin und ich habe ihn raus, und erst wollte es ableugnen. Und dann hat aber gemerkt, nee, weil ich war so weit, ich hätte Also er hat es zugegeben. Hast du ihn dann angezeigt? Ja, er hat es dann zugegeben. Hast du ihn angezeigt? Nee, hab ich nicht. Warum nicht? Weil ich war beim Kinderschutzbund. Mhm. Und ich habe sehr schwer mit meinen Kindern gehabt, dass die mir das anvertrauen und dass die mit mir darüber reden. Mhm. Und der hat zu mir gesagt, er weiß nicht, ob das für die Kinder gut ist, wenn ich die Anzeige mache, weil dann würde die befragt. Und verstehe, ja. Genau die genaue Sachen. Mhm. Wie alt waren die Jungs da? 7 Jahre alt. Also das kann natürlich auch eine Erklärung sein, Michaela. Vielleicht auch, dass es in dem Zusammenhang auch, dass da ein Zusammenhang besteht, dass der eine, der Andreas, halt so kompliziert jetzt geworden ist. Aber mein Ex-Mann, der hat ja noch einen Sohn gehabt. Mhm. Und der ist zu mir gekommen, der war 13, der war genauso das Gleiche wie mein Sohn. Mhm. Also es war mein Stiefsohn sozusagen. Mhm. Der war haargenau gleich. Ich sage immer zu meinem Mann jetzt, manchmal denke ich, das ist genetisch. Ja, vielleicht, aber das kann man auch nicht so sagen. Michaela, habt ihr denn mal überlegt, oder hast du überlegt, wenn du das Gefühl hast, du kannst das nicht alleine, dein Partner kann das einigermaßen, aber du schaffst das nicht, dass du mal mit ihm zu einer Beratung gehst? Ja, ich bin jetzt zu einer Elternberatung gegangen. Mhm. Ich glaube, das ist in dem Fall sicher sehr, sehr, sehr richtig. Mhm. Dass du eine Unterstützung auch bekommst, so eine kontinuierliche Unterstützung von einem Psychologen, wie du mit dem Kind auch umgehst. Oder dass ein Psychologe sich mit ihm beschäftigt auch. Mhm. Mhm. Also du hast jetzt auch einen Termin schon und das ist eingefädelt. Ja, genau. Ja. Sonst hätte ich dir noch ein Gespräch mit unserer Psychologin heute Abend angeboten, aber ich glaube, das hat sich dann ja übrig, ne? Ja, ich war schon dort. Mhm. Und jetzt muss ich halt mit ihm zum ersten Mal hin. Gut. Und das zieh auch mal durch. Und nimm das ja ernst, was der Psychologe dir sagt. Ja, er will auch da nicht hin. Naja, ist klar. Und sei du wirklich eine Nummer härter mit dem Jungen. Oh, ja, ich glaube, das ist sehr... Ich weiß, dass es mein großer Fehler ist. Eben weil du ihn liebst. Ah, ja. Und lass dich nicht von dem Kleinen erpressen. Der weiß ja genau, wie er dich weichklopft. Ne? Ja, klar. Das weiß er, ne? Wenn der zu mir sagt, du liebst mich nicht und du hasch mich und ich bring mich um, Junge. Dann bricht dir das Herz, ne? Ja, klar bricht mir das Herz. Also, es ist was eingefädelt jetzt, eine Hilfe. Wir hoffen, dass es hilft. Und ich wünsche alles Gute, Michaela. Okay. Tschüss. Domian, ich wollte dir das nur sagen, ich finde, du bist ein super, super, super Mensch. Ich danke dir herzlich. Du wünschst einen schönen Abend. Sehr nett von dir. Ja, genau. Also, tschüss. Tschüss, Michaela. Manuela, 20 Jahre alt. Guten Morgen. Manuel. Ach, Manuel, entschuldige, was? Ist gleich eine Geschlechtsumwandlung hier. Nein, nein. Manuel, ein Mann, 20 Jahre. Manuel. Sorgenkinder ist unser Thema. Und du hast angerufen, warum? Ja, und zwar, weil ich auch ein Sorgenkind war. Mhm. War, und nicht? Du bist es nicht mehr. Ja, genau. Mhm. Und zwar, wo ich so zwischen 16, na gut, 15 und 18 war. Mhm. Ich muss dazu sagen, meine Eltern leben getrennt. Mhm. Hab zuerst bei meiner Mutter gewohnt. Da gab es arge Probleme, weil ich mich, also... Wie soll man sagen, ja, ich habe gemacht, was ich wollte. Bin zur Schule gegangen, wann ich wollte oder auch mal nicht und habe auch nicht auf das gehört, was meine Eltern gesagt haben, beziehungsweise meine Mutter. Die ist da dann irgendwann nicht mehr mit fertig geworden und hat mich zu meinem Vater gebracht. Mhm. Und ich bin dann praktisch zu meinem Vater gezogen. Das ging auch nur 2 Jahre gut, weil da wurde es noch schlimmer. Was wurde denn schlimmer? Was hat dich denn ausgezeichnet als Sorgenkind, ausgezeichnet in Anführungszeichen? Ja, ich wurde leicht kriminell. Mhm. Was heißt leicht kriminell? Was hast du gemacht? Ladendiebstähle, Anzeigen wegen Bedrohung, Körperverletzung. Mhm. Musste auch einmal zum Gericht wegen illegalen Waffenbesitzes und Bedrohung. Mhm. Ja, dann noch ein zweites Mal wegen Bedrohung. Mhm. Da gab es dann noch eine Geldstrafe. Das war also im Alter zwischen 15 und 18, sagst du gerade. Ja, genau. Mhm. Warst du denn vorher auch schon ein kompliziertes Kind oder bist du eher normal gewesen und normal aufgewachsen auch? Ja, eher kompliziert, aber das kommt, weil ich einen Herzfehler habe, einen angeborenen und ja, früher oft im Krankenhaus war und auch schon immer so ein bisschen störrisch war. Ich habe immer mehr gemacht, was mir gefallen hat und ja, dann auf Stuhl geschaltet. Kannst du dich erinnern, als es dann so eher so eskaliert ist in dir, so mit 15, wie das so war, als du wirklich dann sehr, sehr eigensinnig und starrköpfig geworden bist? Ja, ich bin immer mit Kumpels losgezogen, wir sind dann losgezogen, haben Autos demoliert, haben uns irgendwelche Leute gesucht, haben die zusammengeschlagen, haben Drogen genommen. Also schon die harte Schiene, ne? Also das ist nicht zum Schmunzeln und keine Kleinigkeiten. Warst du irgendwann mal im Jugendknast? Nein, ich war nur einen Tag, weil wir wurden mal verhaftet. Mhm. Und zwar, wir waren am Kanal und haben mit Pistolenimitaten rumgespielt. Mhm. Und da war ein Angler, der hat sich bedroht gefühlt und ist mit seinem Anglermesser auf uns zugekommen. Mhm. Wir haben dann auch jeder ein Messer gehabt und halt diese Pistolenimitate. Mhm. Der hat dann die Flucht ergriffen und ein paar Tage später sind wir durch den Ort gefahren und der hat uns gesehen und ist zur Polizei, die waren nur ein paar hundert Meter weiter. Ja, und dann sind auf einmal zwei Polizeiwagen auf dem Radweg gekommen und die haben uns einkassiert. Mhm. Und haben dann auch Hausdurchsuchung und haben drei Waffenimitate sichergestellt. Du warst, man kann sagen, dass du in dieser Zeit wirklich schon ziemlich auf der schiefen Bahn warst und du hättest noch gravierender abrutschen können. Richtig. Mhm. Wie kam es denn dann, jetzt bist du, was haben wir gesagt, 20 Jahre alt, dass du dich offensichtlich wieder gefangen hast und du sagst ja, ich war ein Sorgenkind. Und zwar, ich bin dann endgültig bei meinem Vater rausgeflogen und bin dann kurzzeitig zu meiner Mutter zurück. Mhm. Die hat mir dann eine Wohnung besorgt, bin dann halt da eingezogen, wohne alleine und habe auch keinen Kontakt mehr zu meinen alten Freunden. Mhm. Und seitdem, ja, geht es. Ach so. Wie lange wohnst du jetzt alleine in der Wohnung? Ja, seit 18, also seit ich 18 bin. Seit 18. Ja. Und das geht dann seit 2 Jahren jetzt schon gut und du bist nie wieder auffällig geworden irgendwie? Nein, also so jedenfalls nicht. Mhm. Was machst du vom Beruf oder von was lebst du? Ich bin Auszubildender. Du bist Auszubildender? Ja. Ja, was lernst du? Handelsfachpacker, das ist so Lagerist in die Richtung. Handelsfachpacker. Hast du gesagt, ich habe die Wohnung, da hat meine Mutter mir besorgt und ich habe den Kontakt zu meinen Freunden abgebrochen. Aber das ist ja genau das große Problem von ganz vielen, die so ein bisschen schon in der Scheiße hängen. Eben den Kontakt zu den alten Kumpels und Freunden abzubrechen. Ist dir das leicht gefallen? Ja, eigentlich ziemlich. Aber was ich nochmal dazu sagen wollte, das kann ich jedem nur empfehlen. Mhm. Wenn man auch in diesem wenn das Umfeld so ist. Ich meine, man kann nicht immer die Schuld auf andere schieben, das ist klar. Man macht selber auch die Scheiße und ist auch selber dafür verantwortlich. Ist klar. Aber wenn das ganze Umfeld so ist und alle Freunde auch so sind, aber dann kann das gar nicht. Umso mehr wundert es mich, was du sagst, das ist mir einfach gefallen. Weil man fällt doch eigentlich dann in ein schwarzes Loch, weil man erstmal gar keine Leute hat, mit denen man sich so trifft. Das muss man doch alles neu aufbauen. Hatte ich keine Probleme mit. Mhm. Da hast du Glück, glaube ich, ne? Ein Glückspilz. Das würde ich so nicht sehen. Was sagt ihr denn? Ja doch, das schon, dass der Übergang so geklappt hat, finde ich schon. Das ist schon toll gelaufen, sagen wir es so. Was sagt denn dein Vater jetzt dazu, dass du ein ordentlicher junger Mann geworden bist? Mit meinem Vater habe ich nur noch Kontakt über Anwälte. Ach so, wie schade. Na gut, auf jeden Fall ist es nochmal gut gegangen, ne, kann man sagen, deine Laufbahn. Ja. Alles Gute und viel Erfolg mit der Ausbildung. Und ja, danke. Und überhaupt viel Glück im Leben. Tschüss, ja, danke, Manuel. Gleichfalls. Dankeschön. Ich bin noch mit der Sendung und mach weiter so. Okay, dankeschön. Tschüss. Ja, tschüss. Das war unsere Sendung Sorgenkinder. In der Technik war Jeanette Krause. Morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen mit einer offenen Telefon-Talkshow. Ihr könnt euch dann bei mir melden mit jedem Thema, über das ihr gerne mit mir reden wollt. Wir sind immer schon ab 0 Uhr hier erreichbar. Da sind die Leitungen geschaltet. Also morgen ab 0 Uhr erreichbar. Ich wünsche eine gute Nacht und sage bis morgen. Ciao.